1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ein bisschen verspätet, aber wir melden uns live wie immer und wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer offenen Themenrunde, mit einer freien Themennacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Jana Maria und Jana Maria ist 24. Hallo Jana Maria. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Guten Abend, um was geht's bei dir? Also Beziehungsthema. Ich bin seit 4 Jahren mit meinem Lebensgefährten zusammen. Ja. Vor 2,5 Monaten bin ich fremdgegangen und ich habe eine Art Sex kennengelernt, wo mir vorher nicht bewusst war, dass sie mir liegt und mir gefällt. Und verrätst du uns, was für ein Sex das ist? SM. SM. SM. Und? Ich bin seit 4 Jahren mit meinem Partner zusammen. Seit 2 Jahren leben wir zusammen. Wir haben ein normales Sexleben. Mhm. Ich habe in den 4 Jahren auch noch keinen Orgasmus in unserer Beziehung gehabt. Ach. Vor 2,5 Monaten war ich mit einer Arbeitskollegin, bin ich rausgegangen. Wir hatten in den Tagraum ein bisschen Stress. Mhm. Ich habe ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Mhm. Ja, und habe mich abschleppen lassen. Und von dem ich mich abschleppen lassen habe, der hat wohl Erfahrung damit gehabt und hat mir das angeboten. Ja, ja. Und ich habe mich darauf eingelassen. Und? Ich habe mir Klammern an den Nippeln hängen lassen, mhm. heißes Kerzenwachs über den Körper gießen lassen, mhm. und es hat mir gefallen und ich hatte einen Orgasmus und ich liebe meinen Partner, mhm. und ja, jetzt hast du denn, Jana Maria, hast du jetzt zum ersten Mal in deinem Leben diese Erfahrung gemacht mit dieser Art der Sexualität? Ja. So ein bisschen? Zum allerersten Mal. Hattest du denn so für dich eine Ahnung, dass du auf so etwas stehst? Dass ich schon auf ein bisschen härteren Sex stehe. Das schon. Ja, ja. Aber nicht das Gefühl und von Schmerzen. Dazugehört, genau. Und dieser Typ, der dich abgeschleppt hat, das war ein Zufall, dass der sowas macht und das auf sowas steht. Das war total zufällig, ja. So, dann hast du mit dem Sex gehabt, beziehungsweise ihr habt die ganzen Spielchen gemacht. Du hast nach du hast nach 4 Jahren einen Orgasmus gehabt. Aber früher hattest du schon mal einen Orgasmus? Aber mehr jetzt, sagen wir mal, durch meine Aktivität in der Reiterstellung. Ach so, das heißt, jetzt als du fremdgegangen bist, in dieser SM-Geschichte, hast du den tollsten Orgasmus überhaupt gehabt, den du in deinem Leben bisher gehabt hast? Ja, ja, das war eine irre Erfahrung. Das geilste, was ich hier erlebt habe. Und hast du deinem Freund davon erzählt? Nein. Und das Problem ist, ich liebe ihn über alles, mhm. aber ich habe starkes Bedürfnis nach diesem Sex und ich traue mich einfach, ihm nicht das zu sagen, weil vor kurzem habe ich mal versucht, ihn mit meinen Nägeln etwas fester in den Rücken zu kratzen und da hat er schon anders reagiert. Mhm. Obwohl du doch wahrscheinlich so gestrickt bist, dass du gerne mit den Nägeln gekratzt werden möchtest. Nicht umgekehrt. Ja, nur ich wollte mal so ein bisschen antesten. Ich verstehe, wie er überhaupt darauf reagiert, auf sowas. Wie er überhaupt so, ob das in Frage kommen würde. Das Ganze war vor 2,5 Monaten, sagst du? Ja. Hast du mit diesem Mann, mit dem du fremdgegangen bist, noch Kontakt? Nein, ein einziges Mal Sex gehabt und verschwunden, ab nach Hause, Wo war denn dein Freund, als du mit dem Typ das gemacht hast? Zu Hause. Oh, das heißt... Weil ich ja mit meiner Arbeitskollegin raus durfte, so wie er heute Deutschland feiern ist. Ja. Und du hast nicht bei dem Typ übernachtet? Nein, nein. Du bist dann irgendwann gegangen. Ich war so um 4:30 morgens zu Hause. Da schlief dein Freund? Ja. Und du hast dich neben ihn ins Bett gelegt? Ich habe mich einfach daneben gelegt, ja. Und was war das ohne für zu duschen. Ohne zu duschen? Ja. Da warst du ja, weil er hätte sich ja gewundert, wenn ich auf einmal um 4:30 duschen gegangen wäre. Aber ne? Hattest du nicht noch Wachs am Körper? Ja, hatte ich noch, aber ich habe mir T-Shirt übergezogen. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen. Nee. Und morgens vor der Arbeit gehe ich ja sowieso immer duschen. Wie war denn das für ein Gefühl für dich dann morgens, als du ihm dann in die Augen geschaut hast, deinem Freund? Schrecklich. Das glaube ich. Schrecklich, weil ich ihn über alles liebe. Mhm. So, und Gerne Maria, jetzt hast du ein ganz großes, du steckst in einem ganz großen Dilemma, sage ich dir. Ja, in einem absolut. Ganz großen, ja, du hast da einen Freund, den du sehr liebst. Ja. Dieses Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, das haben ganz, ganz viele Menschen überkommen in so eine Situation. Und du hast jetzt eine Sexualität entdeckt, die dir richtig gut gefällt. Und du hast ja gerade mal erst einen Hauch von der Sexualität erlebt. Ja, genau. Und du bist völlig neugierig wahrscheinlich, was es da noch alles gibt. Genau, was es da noch zu entdecken gibt. Und ich würde es dann wirklich mit ihm entdecken. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Nein. Und das ist das Schlimme. Und das ist das, was mich total fertig macht. Und ich sage dir das jetzt nicht gerne. Ich glaube nur, in den meisten Fällen gibt es da keine Lösung. Natürlich kannst du ihn auch ansprechen. Du kannst ganz offen drüber reden. Das ist natürlich ein Risiko. Es kann vielleicht doch sein, dass er drauf steht. Vielleicht. Soll ich ihm sagen, dass ich fremdgegangen bin und da die Erfahrung gemacht habe? Oder soll ich einfach sagen, korrekt wäre es. Es wäre ehrlich, ne? So, und gehen wir erstmal noch einen Schritt weiter, wenn der dir sagt, egal ob du das nun gestehst mit dem Fremdgehen oder nicht, wenn ihr nur erstmal über die SM-Geschichte redet, wenn er dir dann sagt, nee Mädchen, alles, aber das ist nicht mein Ding, dann gibt es keine Lösung für das Problem. Dann gibt es keine Lösung. Und dann wird die Beziehung auch nicht halten, weil... Dann wird sie langfristig nicht halten, weil du eine so große Sehnsucht danach bekommen hast, dass du das andere suchen wirst. Oh. Vielleicht solltest du wirklich klar Tisch machen und ihm alles erzählen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mischt das eure Karten neu. Vielleicht gibt es Domian, ich hab schreckliche Angst, ihn zu verlieren, weil ich liebe ihn wirklich sehr. Er ist meine erste große Liebe. Er war damals die Liebe auf den ersten Blick und der hat jetzt darauf abweisend reagiert, dass du ihm mit den Fingernägeln gekratzt hast. Nicht abweisend, erschrocken. Also so anders, ne? Also es war das erste Mal, dass ich ihn so ein bisschen härter angefasst habe. So. Vielleicht schlummert in ihm ja auch etwas, was du nicht ahnst, so wie in dir etwas geschlummert hat, das er nicht geahnt hat. Es kann ja sein. Es ist eine Mini-Chance. Vielleicht steht er ja so genau sogar auf die Rolle, dass er nicht gekratzt werden will, sondern dass er dir den heißen Wachs über den Bauch schütten möchte. Ja, was mir natürlich auch glaube ich, also mir lieber wäre. Also du musst jetzt auf jeden Fall, finde ich, offensiv sein. Ja, finde ich schon. Sonst trägst du das schlechte Gewissen mit dir rum. Du hast diese 1000 Fantasien im Kopf. Es ist jetzt nicht mehr so, wie es vorher war für Nein, dich. Nein, überhaupt nicht. Und es wird auch nie wieder so sein. Nein, das ist ja das Schlimme. Das ist schlimmer. Sprich ihn erstmal auf diese Art der Sexualität an. Vielleicht, wer weiß. Und eigentlich wäre es gut, dann hättest du ein reines Gewissen, wenn du ihm rein Wein einschenkst und sagst, es ist passiert und ich habe das und das empfunden und stehe jetzt genauso erschrocken da, wie du jetzt auch. Und dann seid ihr auf gleicher Ebene und könnt richtig gut und klar und ehrlich auch miteinander reden. Mach es so. Taktiere gar nicht lange rum. Sag ihm alles so, wie du es mir erzählt hast. Alles so, wie ich dir erzählt habe. Und wenn er dann sagt, bye bye, Baby, das war's. Ach, so schnell wird das nicht gehen. Ihr seid 4 Jahre zusammen und da ist viel passiert und vielleicht findet ihr sogar gemeinsam einen Weg, man weiß es nicht. Liebe Jana Maria. Ich hoffe, du hältst recht. Ich weiß es nicht. Liebe Jana Maria, viel Glück wünsche ich dir. Ja, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Ich werde den Schritt wagen, ich werde dir morgen, ich werde das Thema langsam ansprechen und ich werde ihm die Wahrheit sagen, weil Das schlechte Gewissen frisst mich auch auf. Das macht mich wahnsinnig. Glaube ich. Ist auch verständlich. Ehrlich. Und ehrt dich ja auch. Ja. Viel Glück, Jana Maria. Ja. Alles danke, Gute. Domian. Tschüss. Ja, dir Ciao. Auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, habt ihr denn heute auch das Spiel gesehen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch das Spiel gesehen haben. Und ich finde es so köstlich, unsere Bundeskanzlerin zu sehen, wie putzig die Angela Merkel immer da sitzt und so klatscht. Oder sie macht auch immer, wenn ein Tor gefallen ist, macht sie auch immer so. Das finde ich köstlich. Könnte ich stundenlang vorm Fernseher sitzen und ihr zugucken. Sie geht dann so richtig aus sich raus, was sie sonst ja nirgendwo macht. Da lernen wir eine ganz andere Frau kennen. Ich glaube, das finden alle recht nett. Wie fandet ihr das Spiel denn? Habt ihr es gesehen? Habe ich gerade schon gefragt. Könnt ihr ja vielleicht auch noch zu anrufen. 0800 220 50 50. Hier ist Andrea. Andrea ist 50 Jahre alt. Hallo Andrea. Hallo Domian, ich grüße dich. Ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Und? Ich fand es total klasse. Ich sage ja auch, wir kommen gegen Spanien ins Endspiel und gewinnen dann. Es war spannend, ne? Ja, In dem Moment, wo plötzlich 1-1 stand. Ja. Ne? Da dachte ich, oh, nicht zu früh gefreut, ne? Ja, wie schaffen sie es noch? Aber die haben es ja locker geschafft. Also dann war es ja spektakulär zum Schluss. Ja, aber deswegen rufe ich dich an. Ich rufe wegen eines recht traurigen Themas an. Vor 24 Stunden hat mein Hund angefangen, massiv zu hecheln und Muskelkrämpfe im Körper bekommen. Ich habe sie dann ins Auto gepackt, um mit ihr zur Tierklinik zu fahren. Mhm. Und habe sie die ganze Zeit gehört auf der Autobahn, wie sie hinten in der Box sich bewegt hat. Und auf einmal war dann Ruhe in der Box. Dann bin ich die nächste Ausfahrt runtergefahren. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, dass sie gestorben ist und habe die Heckklappe aufgemacht, in die Box reingeschaut und sie lag da mit offenem Maul und offenen Augen und starrem Blick. Ich habe dann noch gefühlt, ob das Herz schlägt, aber es war nicht mehr. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Gar nicht mehr in die Tierklinik gefahren? Nein, was soll ich dann noch da? Mhm. Ja, klar. Und mir war klar, dass ich den Hund auf jeden Fall mit nach Hause nehmen muss. Ich habe Kinder. Mhm. Mein Jüngster ist 9 Jahre alt, der lebt hier bei mir. Mhm. Und wenn der morgens wach wird und ich sage, nee, der Hund ist in der Tierklinik, der ist jetzt weg und tot und so alles, hätte er mir das nicht geglaubt. Mhm. Das heißt, ich bin dann heute Nacht noch hingegangen, habe die Box mit dem Hund hier vors Haus gestellt. Ich wohne Gott sei Dank in einem Vorort, wo man das machen kann, dass es nicht auf dem Bürgersteig steht oder so. Und ja, konnte natürlich erstmal nicht schlafen, weil das war so ein Schock. Mein Hund war noch keine 3 Jahre alt. Ach, so jung war der Hund noch. Ja, quietschfidel. Ich war gestern Morgen noch mit ihr im Wald und gestern Nachmittag auch noch mal mit meinem Sohn und alles. Das heißt, du weißt gar nicht, was mit dem Hund los war? Ich vermute, dass es eine Vergiftung ist. Ach. Aber das kann ich eben nicht sagen. Ich habe einen Freund, der kann channeln. Ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst. Das sind ja so obskure Sachen und den werde ich dazu noch befragen. Aber was wirklich noch extrem ist... Lass mich kurz mal dazwischen fragen, ich das gleich vergessen habe. Wenn du die Vermutung hast, finde ich, dass du den Hund zur Obduktion freigeben solltest... Dann hätte ich ihn heute Nacht in die Tierklinik bringen müssen, hätte gekühlt werden müssen. Denn so hätte man das rauskriegen können? Und eventuell dem, der das zu verantworten hat, eher auf die Spur kommen können, was für ein Gift das war und so weiter? Ja. Ich will aber nächste Woche auf jeden Fall beim Ordnungsamt anrufen und denen das mitteilen. Ja gut, aber das ist eine Vermutung, ne? Die werden da nicht groß weiter nachgehen können. Ja. Erzähl mal weiter, was dann geschehen ist. Ja, und dann auf der Rückfahrt, die ist so gegen 1.40 Uhr gestorben. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass der Sohn von einer Freundin im Jahre 2003 am gleichen Datum um die gleiche Uhrzeit gestorben ist. Der Sohn von einer Freundin? Von meiner Freundin, ja. Mit der habe ich heute auch schon telefoniert und der ist 17 Jahre alt geworden und sie ist bis heute nicht drüber weg. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Welche Verbindungen siehst du in der Zufälligkeit dieser Daten? Also ich glaube an Wiedergeburt und jede Seele kommt irgendwie wieder oder auch Aspekte der Seele und ich vermute fast, dass ein Aspekt der Seele des Sohnes in meinem Hund wieder da war. Das hört sich alles etwas obskur an. Ja, da sind wir tief im Glaubensbereich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sowas ja nicht. Ich weiß. Aber wenn man das so für sich so sieht, respektiere ich das natürlich auch. Mhm. Das muss man ja auch respektieren. Ja. Aber vielleicht sagst du mir noch, wie dein... Du hast ein 9-jähriges Kind und noch ältere? Ja, ich habe noch einen 16. oder nächste Woche 16. Der lebt zurzeit bei seinem Vater. Ah. Und mein Ältester, der wird jetzt 18. Der ist zurzeit in Berlin bei meinem Bruder. Okay, wie hat denn der 9-jährige jetzt darauf reagiert, dass der Hund tot ist? Ja, also ich musste heute arbeiten oder am Freitag arbeiten. Es hat keinen Weg dran vorbeigeführt, da ich eine Schulung hatte. Und ich habe ihn dann heute Morgen geweckt und habe es ihm erklärt. Und er hat gedacht, ich will ihn veräppeln. Und ja, als er gemerkt hat, dass ich dann geweint habe, ist er dann auch runtergegangen und hat sich wirklich angeguckt, dass Nele tot ist. Mhm. Und hat geweint ohne Ende. Er war heute nicht, oder war an dem Tag auch nicht in der Schule, weil das ging einfach nicht. Ne? Und gerade so ein Junge, 9 Jahre alt, und seit 3 Jahren ist der Hund da bei euch? Mhm. Und das ist natürlich schon eine enge Verbindung wahrscheinlich gewachsen zwischen dem Jungen und dem Hund. Ja, und Nele hat ihn noch heiß und innig geliebt. Wenn wir im Wald unterwegs waren, durfte kein anderer Hund in seine Nähe kommen. Mhm. Umso trauriger ist das. Und umso empörender und schlimmer ist das, wenn du die Vermutung hast, dass da ein Giftleger vielleicht sogar hintersteckt. Und der Hund von einer Freundin hat am Mittwochmorgen so ähnliche Symptome gehabt. Ja gut, dann müsst ihr auf jeden Fall irgendwie bei der Polizei oder bei irgendjemandem bekannt geben. Jetzt doch nochmal auf deine ich will nicht esoterische Vermutung sagen, auf deine metaphysische Vermutung, sagen wir es so. Hast du der Freundin das gesagt? Ja. Dass du die Vermutung hast? Mhm. Und wir haben vorhin noch längere Zeit telefoniert, ja. Aber dann ist das ja im doppelten Sinne schlimm, dass wenn man daran glaubt, jetzt ist diese Seele ja nur schon wieder gestorben. Ja, sicherlich, und vor allen Dingen auch wieder sehr jung. Mhm. Und ja, eigentlich ohne erkennbaren Grund. Ich kann ja nur vermuten, dass da eine Vergiftung vorlag. Mhm. Die Tierärztin, wo ich den Hund heute Nachmittag hingebracht hat, meinte dann nur, ja, vielleicht hatte sie ja Diabetes. Wo ich sagte, hallo, ich bin Pharmazeutin. Mhm. Ich weiß, wie man einen hochgradigen Diabetes erkennt. Das hatte sie nicht. Ja. Ja. Und das war ein absolut durchtrainierter Hund. Sie hat auch keine Herzprobleme gehabt. Die Mutter des verstorbenen Jungen, als du das zum ersten Mal formuliert hast, war die da etwas schockiert, dass du das vermutest? Nein. Nein? Nein. Wie eng ist denn euer Verhältnis? Recht eng. Wir sehen uns zwar nicht so oft, aber schon recht eng. Wir haben einfach eine gute Verbindung. Und sie hat mir auch vieles von ihrem Sohn erzählt, was also danach auch immer mal wieder passiert ist. Und dass er absolut tierlieb war. Mhm. Und im Jahre 2001 hat ihre Katze Junge zur Welt gebracht, genau auch am 22.06. Und er hat also durchgesetzt, dass einer der Katzen übernommen wird und nicht weggegeben wird. Mhm. Und das ist der Henry, der heute noch bei meiner Freundin lebt. Und der war heute auch den ganzen Tag komisch. Vorhin, als wir telefoniert haben und auch als ich ihr dann das nochmal mit Nele erzählt habe, hat er was sehr Außergewöhnliches direkt neben ihr gesessen, hat sie die ganze Zeit angeguckt. Also, lassen wir das mal so stehen, das unkommentiert zu stehen. Ja. Mir tut es sehr leid, dass ihr euren Hund verloren habt. Ja, mir tut es für dich auch natürlich leid, aber vor allen Dingen tut es mir auch für deinen Sohn leid. Ja. Was passiert jetzt mit dem Hund? Die ist schon weg, die wird eingeäschert. Die wird eingeäschert. Lieber Andrea. Mein Sohn möchte auch so schnell wie möglich einen neuen Hund haben, aber ich habe gesagt, das war so ein außergewöhnlicher Hund, die Nele, die ist bei mir im Wald bekannt gewesen. Die hat mit jedem Hund gespielt, die hat alles geliebt, jeden geliebt, egal wer gekommen ist. Und da müssen wir erstmal ein bisschen Abstand zu kriegen. Ein bisschen Abstand, aber dann ist es für den Jungen wahrscheinlich auch ganz gut, wenn dann vielleicht ein neuer Hund ins Haus kommt. Auf jeden Fall. Den du auch dann wieder sicher auch sehr magst und annehmen kannst. Auf jeden Fall werden wir uns wieder einen Hund zulegen. Liebe Andrea, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir für deine Sendung. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Domian. Tschüss. So, mein Lieben, jetzt sind wir schon fast so ein bisschen bei unserem Thema. Und zwar möchte ich euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche. Das Thema nächste Woche heißt nicht Hunde, sondern das Thema nächste Woche heißt Katzen. Ich möchte gerne mit euch rundherum über das große Thema Katzen sprechen. Beispielsweise, hat euch eine hat euch zum Beispiel eine Katze schon mal das Leben gerettet? Oder hattet ihr mit oder wegen einer Katze mal einen Unfall? Wer von euch hat eine schlimme Katzenallergie? Wer von euch hasst Katzen? Und habt ihr schon mal etwas Übernatürliches mit einer Katze erlebt? Also nächste Woche, das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Katzen. Ich will von euch alles über Katzen erfahren, was ihr mit und wegen Katzen schon erlebt habt. Ihr könnt gerne euch anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich dann auch wie immer am Mittwoch vor der Sendung anrufen und während der Sendung. Also Thema nächste Woche Katzen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Heute freie Themennacht, wie immer freitags. Und hier ist die Anna. Anna ist 34. Hallo Anna. Hallo. Hallo Anna. Um was geht's denn? Ja, also es ist folgendermaßen, ich bin einige Zeit schon verheiratet. Wie lange denn? Die Ehe, ja, fast 10 Jahre. Mhm. Habe 2 total tolle Kinder, die ich auch wirklich über alles liebe. Und jetzt ist es so, dass ich schon eine längere Zeit gemerkt habe, dass es innerhalb unserer Ehe eben nicht mehr funktioniert. Mhm. Also es ist einfach so, dass wir, sag ich mal, wie eine Schere sind und er ist auf der rechten Schneide und ich bin auf der linken Schneide. Wir haben uns einfach entgegensätzlich verändert. Also wir haben gegensätzliche Wege eingeschlagen. Mhm. Und mein großes Dilemma ist eben, dass ich mich jetzt für mich vollkommen überraschend in eine Kollegin verknallt habe. Ohne dass du vorher irgendwie lesbische Neigungen hattest? Ich hatte eine Ausbildungsanleiterin, die ich schon toll fand. Aber damals war ich eben 19 am Ende der Ausbildung und es war einfach so, dass das eher so eine Schwärmerei war, wie man, wie man vielleicht früher irgendwie den Klassenlehrer toll fand oder so. Da ist doch nichts passiert, da ist nichts. Nee, überhaupt nichts. Nee. Mhm. Also wir haben uns, als ich die Ausbildung dann mit Erfolg abgeschlossen habe, musste ich auch den Betrieb wechseln. Und da ist es so gewesen, wir haben uns zum Abschied umarmt, aber das war's. So, jetzt hast du dich in eine Kollegin verliebt. Ja. Also wirklich verliebt, kann man das sagen? Verknallt. Ich weiß es. Verguckt ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut. Also. Ein bisschen ist gut, also ein bisschen viel schon. Weiß sie davon, die Kollegin? Nein. Nein. Das heißt, alles geheim. Alles komplett geheim. Du hast mit noch nie jemandem darüber gesprochen? Mit niemandem? Mit einer anderen Arbeitskollegin, die hat irgendwann immer so beiläufig mitgekriegt und dann hieß es immer, was hast du denn mit der? Also, ne? weil ich dann... Ja, sag weiter, weil du? Weil ich eben auf der einen Seite schon ein bisschen distanzierter geworden bin. Also ich habe, als ich am Anfang gemerkt habe, dass ich da was entwickeln kann, dachte ich, suchst du lieber den Abstand. Dann kann sich da nichts entwickeln, weil ich so irritiert war. Mhm. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich Mandanten beispielsweise betreue, zu denen ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt habe. Nur damit ich eben parallel mit ihr die Betreuung habe oder was auch immer. Das heißt, ihr seht euch wirklich jeden Tag? Das ist so eine kleine Firma, wo man sich über den Weg läuft? Nee, sie ist quasi so eine Subunternehmerin. Ach so. Und sie ist immer dann nur für gewisse Stunden da und kommt dann mal, kommt dann mal vorbei. Von der Schwärmerei, von der Verliebtheit ahnt sie gar nichts. Glaube ich nicht, nee. Du bist einfach nur sehr freundlich zu ihr und das ist so nach außen für sie vielleicht ein gutes, sehr freundliches, kollegiales Verhältnis. Richtig. Mhm. Weißt du denn etwas über den privaten Hintergrund dieser Frau? Also eine andere Arbeitskollegin meinte mal, dass sie davon ausgeht, dass sie auf Frauen steht. Ach so. Und in den Gesprächen heißt es nicht wir, was weiß ich, fahren in den Urlaub oder wir gehen irgendwo hin, sondern ich. Das könnte darauf hindeuten, dass sie solo ist. Richtig. Egal, ob sie nur auf Männer steht oder nicht auf Männer steht. So, zwei große Probleme. Also das erste Problem ist, tierische Problem, genau. Das erste Problem ist, du bist in einer Ehe und hast 2 Kinder. Richtig. Und dann kommt jetzt auch noch so eine Entdeckung, was kein Problem ist, aber eine neue Welt für dich. Ich stehe auf Frauen. Ich habe mich zumindest in diesem Fall in eine Frau verknallt. was jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auf der einen Seite ist es eben so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite, sag ich mal, sehne ich mich nach was anderem. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, ich möchte oder habe die Kraft nicht dazu, das hinter mir zu lassen, weil da auch wirklich sehr, sehr viel dran, also ich bin ja nicht alleine, wäre ich alleine. Ist es einfacher, auf jeden Fall. Ist denn du sagst, es hat sich auseinandergelebt. Funktioniert denn so im Alltag, so in eurer Wohngemeinschaft, sage ich mal, die Familie und die Ehe gut? Nee. Auch nicht? Wir haben keinen Alltag. Ihr habt keinen Alltag? Also mein Mann ist auf Montage. Ach so, der ist gar nicht da. Der ist ganz viel weg. Nee. Ja. Ach so, das heißt, du bist fast immer allein zu Hause mit den Kindern. Richtig. Und wann, an wie vielen Wochenenden im Monat ist er da? Ja, an zwei. Und wie ist es dann, wenn er dann da ist? Ja, dann versuche ich mich zusammenzureißen. Ja. Also es gibt dann immer natürlich Situationen, die dann eben zu Knies führen, ganz klar. Also das heißt, in den wenigen Zeiten, die ihr dann zusammen habt, streitet ihr auch noch? Richtig, ja. Telefoniert ihr denn zwischendurch oft, wenn er weg ist? Ja, ja. Das schon, aber das aber ist... Das ist aber eher so Sachstand, was weiß ich. Kinder haben das und... richtig, ja, genau. Mh. Und ihr schlaft auch nicht mehr miteinander? Nee. Wie lange schon nicht mehr? Dreiviertel Jahr bis Jahr, sag ich mal. Und wenn dann eher so... Man muss es mal machen. Ja. Nach dem Motto. Ja. Dann gehe ich davon aus, Anna, dass dein Mann, dein Freund, dein Mann auch unglücklich ist in seinem tiefen Inneren. Denn das ist, du führst kein schönes Leben und er führt kein schönes Leben. Genau. Kein glückliches Leben. Du hast völlig recht, wenn die beiden Kinder nicht wären, wäre die Sache relativ schnell zu erledigen. Andererseits darf natürlich auch, das sage ich ja immer, dürfen auch Kinder nicht einen daran hindern, gravierende Lebensentscheidungen zu treffen. Auch wenn das vielleicht für die Kinder im ersten Moment dann mal schwierig ist, glaube ich, dass es langfristig für die Kinder besser ist, wenn die Mutter einzeln zufrieden und glücklich ist und der Vater einzeln und zufrieden vielleicht in einem anderen Leben glücklich ist, als wenn beide unglücklich zusammen sind. Mhm. Ja, die Schwierigkeit ist einfach, dass ich auch nicht weiß, ob das, sag ich mal, eine Schwärmerei ist, um aus der Jetzt, einen Grund zu finden, um aus der Ehe zu fliehen. Nee, weißt du, allein, wenn du mir jetzt gar nichts erzählt hättest von der Arbeitskollegin, allein die Tatsache, was du mir jetzt über deine Ehe erzählt hast, heißt für mich schon, die gehört auf den Prüfstand. Da muss was, das muss jetzt besprochen werden, wie das weitergeht. Dass da jetzt noch der Impuls kommt, dass du dich verliebt hast, macht das Ganze noch brisanter. Aber allein die Tatsache, dass du so unglücklich in der Ehe bist, heißt schon, dass was passieren muss. Egal, ob deine Frau ist oder keine Frau oder ein Mann ist oder kein Mann. Mhm. Sprichst du denn mit deinem Mann über deine Unzufriedenheit in der Ehe? Ja. Und wie reagiert er darauf? Ja, relativ trotzig. Also er bemüht sich, sag ich mal, aber zwischenzeitlich dann eben auch sehr trotzig, dass er dann eben sagt, ja, dann bist du schuld am Scheitern. Und ach so, so geht das dann gleich. Ja, genau. Schuldzuweisung und so. Richtig. Bist du sicher, dass er nichts hat, nichts nebenher laufen hat? Da ist er nicht der Typ für. Ja. Sagst du so? Was man sich in Partnern täuschen kann. Man denkt, man kennt den in- und auswendig und fällt aus allen Wolken, wenn man manchmal die Wahrheit hört. Nein, ich finde, ihr müsst zuallererst über eure Ehe jetzt reden. Aber ganz, ganz, ganz, ganz knallhart. Mhm. Und dann musst du für dich entscheiden, wie gravierend das ist. Ich meine, das hat ja im Moment noch gar keine, das ist ja alles Fantasie. Du hast ja nicht einmal mit der Frau gesprochen. Nicht über die Gefühle. Du könntest nicht wegen dieser Frau deine Ehe auflösen, aber du könntest deine Ehe verlassen wegen der Unzufriedenheit und wegen der Blutleerheit dieser Ehe. Aber ihr müsst beide über die Ehe sprechen und wie es weitergeht. Und da müsst ihr auch ehrlich zueinander sein. Das ist man oftmals nicht, weil man Angst hat vor all dem, was auf einen zukommt. Eheberatung, ist das ein, wäre das ein Fall für euch? Ja, geht ja durch die Montage nicht, ne? Bitte? Durch die Montage geht das ja nicht. Geht das nicht? Also ich habe mich mich im Internet mal schlau gemacht. Also ich kenne niemanden, der alle 14 Tage Sonntag und am Samstag, also Samstag und Sonntag eine Konfliktberatung anbietet, nee, oder wie man das auch nennt. Hast du recht. Mhm. Gut, dann müsst ihr in der nächsten, wann kommt er jetzt wieder? Nächste Woche. Nächste Woche. Leg alles auf den Tisch. Sag, du bist unzufrieden. Sag, dass du, ich habe dich das noch gar nicht gefragt. Wenn er dich fragt, liebst du mich noch, was antwortest du ihm? Ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, da zu sagen, ich glaube nicht. Oder ich weiß es jetzt nicht. Also zu mir würdest du jetzt sagen, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Nee. Du weißt es nicht. Weil ich auch wirklich so ein Chaos im Kopf habe. Mhm. Vielleicht ist es auch, ihr habt sehr jung geheiratet und zwei Kinder, da ist sehr viel passiert. Vielleicht hat das sich einfach ausgelebt. Und das muss man dann ja irgendwann auch akzeptieren, so wie er einem das auch tut. Du bist so jung, bist jetzt 34. Da kann ja noch ganz viel und soll ja auch noch ganz viel in deinem Leben passieren. Und wenn du jetzt schon so frustriert und unglücklich bist, ist das ja ein großes, großes Warnsignal, dass sich was ändern muss. Wie auch immer. Mhm. Kläre deine Ehe und alles andere, was du dann machst mit dieser Frau oder so, das ist ein nächster Schritt. Dazu noch vielleicht ein Satz von mir, wenn du da so große Gefühle hegst, würde ich offensiver an die Frau rangehen. Auch auf die Gefahr hin, dass du dir da eine blutige Nase holst, aber dann weißt du, woran du bist. Nur träumen, da verplempert man Zeit mit. Ja, und wie soll ich das anstellen? Ja. Ich kann dann nicht sagen, ja, hallo? Hm? Nein. Man kann ja ein bisschen vorsichtig herangehen. Könntest du nicht mal forcieren, dich mal privat mit der einfach mal so zu treffen? Man kann ja mal was essen gehen oder Kino oder so. Ja. Sowas. Und dann zum, bitte? Irgendwie zum Vertragsabschluss oder so. Irgend sowas, ja. Und dann kann man sich schon ein bisschen annähern, dann kriegt man schon ein bisschen mehr mit, dass es so eine kleine private Ebene entsteht. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, natürlich nicht, nein. Liebe Anna, aber die Ehe ist wichtiger. Du musst deine Ehe klären. Das ist ganz wichtig. Und da wünsche ich dir viel Erfolg, viel Kraft und viel Mut auch zu. Da gehört auch Mut für zu. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke. Liebe Anna. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, oder ihr mailt domian@wdr.de. Bitte nicht die Telefonnummer von euch vergessen, in die Mail mit reinzuschreiben. Übrigens sind wir noch drei Wochen sind wir hier und dann beginnt die Sommerpause. Hier ist Esma. Ah ne, zwei Wochen. Also, ich habe mich vertan. Wir sind noch genau zwei Wochen hier und dann beginnt unsere Sommerpause. Esma ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Esma, um was geht's bei dir? Also, ich bin seit 3 Jahren glücklich verheiratet. Mhm. Ja, aber mein Mann und ich haben die Schnauze voll vom Ausländeramt, weil die uns unser Leben zur Hölle machen zurzeit. Warum? Also, ich bin hier in Deutschland geboren. Woher kommt die Familie? Aus Marokko. Aus Marokko. Mhm. Genau. Ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe meinen Mann kennengelernt im Urlaub. Mhm. Und wir haben dann auch jahrelang eine Fernbeziehung geführt. Und, also im Urlaub in Marokko? Genau. Ja. Mhm. Und ja, das war mir einfach total, jedes Mal hin und her zu fliegen. Nach 3 Jahren habe ich dann den Heiratsantrag gestellt und dann haben wir, jetzt 2009 haben wir geheiratet. Mhm. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen, um die ganzen Sachen zu erledigen, Visum beantragen und so weiter. Mhm. Und dann fing das schon an. Ich habe einen Termin bekommen in der Zeit, als ich ein Ticket gebucht habe. Wir hatten ein Opferfest und dann wollte ich diesen Opferfest mit meinem Mann verbringen. Und dann hat man uns wirklich, also die Ausländerbehörde hat uns wirklich in Marokko angerufen, um zu schauen, ob wir da sind, mhm, oder ob ich da bin bei, mhm, meinen Schwiegereltern. Mhm. Und dann hat man uns einen Termin gegeben, also während meiner Urlaubszeit einen Termin gegeben. Wir sollten zur Hauptstadt fahren. Ich weiß nicht, die Hauptstadt ist Rabat. Ja. Und das hat lange. Wir sind 10 Stunden hingefahren mit dem Zug und stehen 10 Stunden wieder zurück. Und die haben da uns die ganze Zeit ausgefragt. Ne? Das deutsche Ausländeramt hat euch in in Marokko zu einem Termin nach Rabat bestellt. Genau, dürfen die das? Dürfen die das? Ja, das dürfen die, weil die mit der deutschen Botschaft zusammenarbeiten. Was wollten die denn von euch? Ja, ich habe keine Ahnung. Also am Anfang wollten die, also die hatten ja hier einen Termin für mich, damit die mich ausfragen, wie ich meinen Mann kennengelernt habe und so weiter. Ah. Und dann sollte er nochmal alleine nach Marokko, also nach Rabat fahren, die wiederum vermuten, dass da eine Scheinehe hintersteckt. Genau, genau. Ah, verstehe. Genau, und dann sind wir dahin gefahren und die haben uns dann halt ausgefragt und dann war das Ganze erstmal vorbei. Und ein paar Monate später ist er dann hierher gekommen und sollte erstmal eine Sicherheitsbefragung machen. Das ist so, wenn man aus islamischen Ländern kommt, das ist wegen dem Terrorismus oder sowas, sollte das nötig sein. Es hat dann auch wieder total lange gedauert, bis es ausgewertet worden ist. Die haben uns immer hin und her geschickt und als es dann bewertet worden ist, haben wir einen Besuch bekommen vom Ausländeramt um 6 Uhr morgens. Bei euch zu Hause in Deutschland? Genau. Ja. Also sie haben Sturm geklingelt. Es war Sommer, da kann ich mich noch daran erinnern. Und ich war nicht so richtig angezogen. Und ich wollte mich erstmal anziehen, bevor ich an die Tür gehe. Mein Mann war schon an der Tür. Und dann hatten die behauptet, dass wir getrennt geschlafen hätten. Wie? Wie haben die also die kamen dann in eure Wohnung rein, 6 Uhr morgens. Das wart ihr beide schlaftrunken noch. Genau, verpennt. Also wir waren total noch übermüdet und mein Mann, der hat die Tür aufgemacht, weil er natürlich angezogen war und ich hatte nur ein Unterhemd, eine kurze Hose an. Und wie können die sagen, dass ihr in getrennten Betten geschlafen habt? Ja, ich komme da jetzt noch drauf. Und zwar hatten mein Mann und ich einen Abend vorher hatten wir einen Fernsehabend gemacht und wir haben orientalische Sitze im Wohnzimmer und deswegen mache ich immer die Decke drauf, damit sich die Sitze nicht verfärben, wenn ich einen dunklen Pyjama anhab. Und dann haben die wohl die Decken gesehen und dann haben die behauptet, sie hätten getrennt geschlafen. Dürfen die, haben die das Recht, denn so in so Wohnungen einzudringen und das quasi so richtig, wie die Polizei zu durchsuchen, in so eine Wohnung, dürfen die das? Also sie haben meinen Mann schon gefragt, ob er die Schränke aufmachen kann und wollten das Rasierzeug sehen und sowas. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass die Behörden streng vorgehen, um diese Scheinehen zu verhindern. Ja klar. Was mich jetzt so stutzig macht bei dir, wenn du sagst, das geht seit 3 Jahren so. Irgendwann muss doch mal gut sein, dann müssen die doch klar gesehen haben. Natürlich, also es ist ja gut, wenn es nur einmal gewesen ist. Genau, Aber mittlerweile sind sie schon 3-mal bei uns gewesen. Und dann habe ich auch keine Lust mehr drauf, ne? Und dann bin ich da hingegangen, habe mich beschwert. Und dann haben die uns gesagt, die machen manchmal so Stichproben, aber das kann doch nicht sein, dass sie 3-mal eine Stichprobe von uns haben, dass sie jedes Mal zu uns herkommen. Hast du dich immer mit jemandem besprochen, der da so ein bisschen Ahnung hat, vielleicht mit einem Anwalt auch, der sich in solchen Sachen gut auskennt, wie man sich eventuell da auch zur Wehr dann setzen kann? Nee, das hab ich noch nicht. Also, wie gesagt, die Behörden müssen streng vorgehen, bist du ja wahrscheinlich auch meiner Meinung. Ja, natürlich. Aber irgendwann muss es dann auch gut sein und da muss man den Fall auch dann erledigt haben. Es sei denn, die stoßen auf Ungereimtheiten. Na gut, die stoßen auf Ungereimtheiten, aber die sind ja erklärbar, wie du es gerade gesagt hast, mit den Polstern da, die. Genau. Das nervt aber, ne? Ja, das nervt wirklich. Das glaub ich. Ich bin da auch schon da gewesen und haben die denn jetzt zumindest jetzt so signalisiert, dass es jetzt gut ist oder weiß man das nicht? Also jetzt, die Höhe kommt ja noch. Ne? Also mein Mann, der wurde letztens erst zum Ausländeramt bestellt, weil die meinten, das wäre nicht er auf dem Foto. Ach so. Also er sieht ein bisschen anders aus auf dem Foto. Genau, also auf dem Foto hat er eine Glatze gehabt und so hatte er, also jetzt hat er ja nur ganz normale Haare und auf dem Foto hat er eine Glatze gehabt und wir hätten behauptet, dass er nicht interessant, dass du so anrufst, dass du mal erzählst. Das macht einem auch mal deutlich, in welche Schwierigkeiten Menschen kommen, die aus einem anderen Land sind und sich hier ordentlich etablieren wollen. Es gibt ja auch die Schattenseiten. Von viel Missbrauch und viel Kriminalität und dass die Behörden da hart durchgreifen müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch euch, die ordentlichen Leute, und die müssen darunter leiden. Genau, also nee, davon halte ich ja auch nicht. Ich halte ja auch nichts von Scheinehen. Aber ich finde das irgendwie total gemein, dass man Menschen auf die Nerven geht, die sich integrieren. Also mein Mann zum Beispiel, der ist voll und ganz integriert. Mhm. Er spricht die deutsche Sprache, er spricht die sogar sehr gut dafür, dass er erst seit 3 Jahren hier ist. Er hat auch, also er arbeitet auch. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für ein Problem die haben. Also ich würde mal, wenn jetzt noch ein einziges Mal irgendwas Komisches passiert, nehmt euch einen Rechtsanwalt, der sich mit diesen Dingen gut auskennt. Wir können dir gleich noch eine Adresse geben, über die du so einen Rechtsanwalt vielleicht bekommen kannst. Ja. Und dann würde ich mich da ein bisschen kundig machen, denn das ist ja auch so eine ständige psychische Belastung, ne? Dass man immer denkt, gleich klingelt's und die kommen, machen eine Hausdurchsuchung oder so. Ja, klar, das ist schrecklich. Also wir rufen euch gleich nochmal an, Esma, und dann kriegst du noch eine Infoadresse und dann musst du was unternehmen, wenn nochmal was passiert. Alles klar, okay, danke schön. Schöne Grüße an deinen Mann und wir melden uns gleich bei dir. Mach ich. Du hast schöne Hosenträger. Ja, gefallen sie dir. Ja. Das passte natürlich heute. Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Liebe Esma, vielen Dank, alles Gute dir. Alles klar, tschüss. Dir auch. Ciao. 0800 220 5050. Jetzt fragen sich natürlich Radiohörer, was hat er denn für Hosenträger an? Hosenträger hat er doch nie an. Heute hat er aber Hosenträger an. Und das sind Hosenträger in Schwarz-Rot-Gold, wie sich das an dem heutigen Tag gehört. Als Ausdruck der Hoffnung, dass es dann auch weiterhin erfolgreich laufen wird mit unseren tollen Jungs während der Europa. Meisterschaft. Ich gucke hier gerade auf meinen Monitor. Ah, es geht weiter mit Edith und Edith ist 46. Guten Morgen, Edith. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Edith. Dein ich Thema. Ich habe ein Problem. Ich habe 2 Söhne. Der andere ist 15, der andere ist 13. Mhm. Der 15-Jährige trinkt seit ungefähr einem halben Jahr, also ständig Alkohol. Der 15-Jährige? Ja. Was für ein Alkohol trinkt der? Also es war, denke ich mal, Bier am Anfang und jetzt seit ein paar Monaten kommen schon die harten Sachen dazu. Also Wodka, und Whisky, ja, sowas. Und er hat einen Freund, der ist 16 und der besorgt das Bier natürlich, aber den anderen Alkohol kriegt er von anderen. Wo trinkt er denn dann, wenn er trinkt? Ja, unterwegs, draußen. Und kommt irgendwo. Dann besoffen nach Hause? Mhm. Und wie benimmt? Das ist mein großes Problem. Weil ich habe einen Vater gehabt, der war Alkoholiker. Und ich kann das gar nicht vertragen, wenn jemand besoffen ist. Wie benimmt er sich denn, wenn er besoffen nach Hause kommt? Ja, der geht dann ins Bett halt. Ne? Also er randaliert nicht rum oder beschimpft dich oder sowas? Ja, schon ab und zu in letzter Zeit hat er mich schon beschimpft. Selbst das? Ja, und dann ist er halt ins Bett gegangen und fertig. Und heute kam er dann nach Hause und hat mich natürlich auch wieder beschimpft, wie die Jugendlichen das heutzutage machen halt, ne? Obwohl ich da gar nicht begeistert von bin. Ich habe ihn also reden lassen. Ja, und ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Also wenn er nicht betrunken ist, kannst du gut mit dem reden? Ja, der erzählt mir alles. Er erzählt dir alles. Ich habe gerade mit dem Kollegen gesprochen, der hier den Anruf angenommen hat. Ja. Und er sagte auch, mein Sohn hätte ein sehr großes Vertrauen zu mir. Das Problem bei mir ist, je mehr ich weiß... Woher weiß der Kollege das, dass dein Sohn gutes Vertrauen zu dir hat? Ja, ich habe da jetzt eben ja bei dir angerufen. Achso, du hast ein bisschen erzählt davon, da hat er das ja, gedeutet. Genau. Ich verstehe. Genau. Und mein Problem ist, wie soll ich das erklären? Dass mein Sohn da weiter abrutscht. Natürlich, ne? Da hätte ich die Sorge hätte ich genauso wie du. Oder dass er sogar den Kleinen auch noch mit irgendwie reinzieht, den 13-Jährigen. Bist mein Sohn sagt ja zu mir, ich will ein Spießer und ja, hast du nicht gesehen. Klar, ne? Sagt man dem Weil Alter ich bin auch. Penibel zu Hause. Ich muss nicht immer alles aufgeräumt haben, aber... Bist du alleinerziehend? Ja. Wo ist der Vater? Der kümmert sich nicht drum. Gar nicht. Das heißt 12 Jahren nicht. Und du hast diese beiden Kinder oder sonst noch? Ja, also ich muss sagen, wir haben ein ganz normales Leben. Es war alles in Ordnung, bis mein Sohn diesen Freund jetzt kennengelernt hat und mit denen dadurch in die Häuser gezogen ist. Wie sieht denn sonst so euer Leben aus, dass du meinst, der hat ein gutes Verhältnis zu mir und der vertraut mir viel an? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wie eng das so ist und wie das so... Ja, wie soll ich das erklären? Also, es fehlt an nichts halt, ne? Mhm. Also, wie soll ich das sagen? Wenn man Probleme hat zu Hause, dann fängt man vielleicht irgendwo an, sich Sachen zu suchen. Ja. Aber das gibt es nicht. Gibt es ne? nicht. So, jetzt hast das du... ist sehr erstaunlich und deswegen bin ich dann so... Kann ich verstehen. ...so wütend da drauf. Hast du ihn denn dann danach, wenn er wieder nüchtern ist am nächsten Tag, hast du... Der redet ganz vernünftig mit mir. Und hast du ihm gesagt, wie entsetzt du darüber bist, dass er sogar... Ja, das weiß er auch. Schämt er sich denn dann? Ja, ich weiß und so, ne? Hast Aber du, im Prinzip ist ihm dann egal. Hast du ihm denn mal ein bisschen was erzählt von deinem Vater? Ja, das weiß er auch. Mhm, weil das wirkt natürlich auch, wenn man solche Sachen erzählt. Und ja, ja. Wie hast du den... Weißt du, Domian, wenn der jetzt hier zu Hause ankommt, das ist dann schon ein rotes Tuch für mich. Und dann meckere ich, ne? Mhm. Obwohl man den ja also laufen lassen soll in dem Sinne, ne? Ja, ich meine, der ist ja, dann so aggressiv, ne? Der ist ja jetzt in einem Alter, wo er sich natürlich auch freistrampelt, da ist Pubertät, da will man sich abgrenzen von den Eltern, nur von der Mutter, ist auch alles okay. Aber man muss ihm natürlich nach wie vor klare Grenzen aufziehen, bis dahin und nicht weiter. Dass er sich auch mal einmal die Kante geben kann, ist ja auch okay, haben wir alle gemacht. Aber nicht ständig. Nicht ständig. Und vor allen Dingen ist ein ganz großes Tabu, besoffen, auch wenn man besoffen ist, die Mutter irgendwie anzumeckern oder anzupöbeln. Ja, ja. Da ist Schluss mit lustig. Mhm. Ne? Da ist Schluss mit lustig. Kann das sein, dass du ein bisschen auch in all den Jahren doch vielleicht einen Tick zu nett und zu freundlich zu den Jungs bist und warst? Eigentlich schon. Vielleicht. Da muss ich mal wieder ein bisschen machen. Also. Mhm. Das wird er vielleicht später mal zu schätzen wissen. Im Moment nutzt das aus, sagen wir so. Genau. Mhm. Da ist nicht genug Respekt da. Ja, Respekt schon. Ja, aber nicht so. Ich habe kein Auto, ich kann nicht so schnell irgendwo hinfahren, wenn mal was wäre, ne? Mhm. Und ich bin zu Fuß immer unterwegs und weiß mein Sohn, ne? Ja. Nun, kann den nicht irgendwo danach kontrollieren. Ich will das auch gar nicht, ne? Also ich würde einfach, wenn du das kannst, wenn du das hinkriegst und vor allen Dingen, wenn er dir das abnimmt, wenn du einen Gang strenger mit ihm würdest, dass du wirklich danach, wenn sowas passiert ist, richtig sauer bist, ihn richtig zusammenfaltest. Ja, das habe ich schon oft gemacht. Ja, aber das muss also, dann auch nachhaltig sein. Das ist ja nicht, dass du einmal mal, und dann bist du wieder, dann kaufst du ihm wieder Eis und kochst ihm Kakao oder sowas. Da muss schon, damit er weiß, und du musst ihm einfach klar machen, dass er sich damit schadet und dass das respektlos dir gegenüber ist, wenn er sowas macht. Und er muss die Sorge auch kapieren, wenn du deinen Vater hast, wo die Hunde gehen sehen, als Alkoholiker. Mhm. Und man ist gerade als Jugendlicher auch schnell drin im Alkohol. Genau, aber das versteht er momentan gar nicht, ne? Ja. Die meisten Jugendlichen in seinem Alter, ich habe auch mit Lehrer gesprochen, die verstehen jetzt momentan gar nichts, weil die in der Pubertät halt sind. Mhm. Aber für mich ist das so, Pubertät ist keine Ausweichmöglichkeit. Nee, wenn ich ja so zurückdenke, wie das so bei mir war, natürlich haben wir, oder wenn du zurückdenkst, bei dir auch, man hat ja auch viele Sachen gemacht. Also ich war ein braves Mädchen, ja, muss ich sagen, nicht so. Ja. Aber ich habe auch Sachen gemacht, die meinen Eltern, weiß Gott, nicht gefallen haben. Aber ich hatte viel zu viel Respekt und Angst auch von meinem Vater, wenn ich sowas gemacht hätte, wie du es gerade, dann wäre die Hölle los gewesen bei uns zu Hause. Also hätte ich Angst gehabt, dass der mich rausschmeißt. Und er hätte das gemacht. Und das wusste ich damals. Und das hat mich eben auch so in der Bahn gehalten. Versuch es doch mal. Ich würde sowas nie machen, meinen Sohn rausschmeißen. Naja, gut. Oder so, ne? Man kann ja auch erstmal verbal so hart auftreten, dass der merkt, ui, oh, jetzt ist eine Grenze überschritten. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal das so versuchen, dass du wirklich härter wirst und auch das etwas länger anhält, die Härte. Ja, ja. Dennoch werden wir dich jetzt nochmal anrufen. Vielleicht, dass du, wenn du gar nicht mehr weiterkommst, dass du irgendwo mal zu einer Beratungsstelle gehst und dir da so ein bisschen Know-how holst. Ja, eigentlich wollte ich das schon vor Weihnachten gemacht haben, wo er schon mal das erste Mal betrunken nach Hause kam. Mhm. Und da bin ich auf allen Wolken gefallen. Da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein, ne? Ja. Also wie. Aber dann habe ich gedacht, ja, vielleicht übertreibe ich das selber ein bisschen. Vielleicht soll ich den immer erstmal ein bisschen, also so die lange Leine lassen und gucken, was wirklich passiert, ob das erste Mal bleibt oder nicht. Ja, aber nun ist es schon oft passiert. Und jetzt ist es schon so oft passiert und da muss ich dann noch dazu sagen, Er hat auch schon jetzt Drogen genommen. Ne? Ja, also jetzt aber, da musst du aber jetzt, also, das, jetzt aber ran, ne? Jetzt musst du aber wirklich aufpassen. Genau. Weil hinterher wirst du dir, Sorge, ne? Genau, und wenn du, da, du wirst dir hinterher Vorwürfe machen, wenn du jetzt zu weich gewesen bist. So, Edith, wir rufen dich erstmal an wegen der Beratung und du ziehst die Zügel jetzt ein bisschen strammer. Ja, auf jeden Fall. So, du legst auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja, vielen Dank. Alles vielen Gute. Dank für das Gespräch. Viel Erfolg, ja? Und viel Glück. Tschüss. Tschüss. Danke, ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Christian 38. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, hallo, grüß dich. Christian. Ja. Leg los. Also gut, es ist bei mir folgendes Ereignis gewesen. 2009 im Februar war ich unterwegs nachts um 2 in der Früh von einem Bekannten, der umgezogen ist, auf einer relativ gefährlich, also viel befahrenen Bundesstraße, die auch von einem recht miserablen Ruf hat, unfallträchtig und so. Mhm. Es war so, dass ich vor einem Lastwagen gefahren bin. Es war saukalt, relativ langsam. Den Lastwagen hat dann ein weißer Kleinbus überholt. Der hat dann mich auch noch gleich mit überholt und war dadurch etwas zu schnell, hat vor mir die Kurve nicht mehr bekommen, ist dann, der Kleinbus ist dann in die Kurve reingerutscht, seitlich, es war jetzt nicht so viel im Eimer, der lag halt auf der Seite. Mhm. Der Lastwagen ist dann an mir vorbeigefahren, weil der konnte da nicht anhalten, der hat ein bisschen später Halt gemacht, der Fahrer kam dann zurückgelaufen, bin dann ausgestiegen, so ein Unfall ist jetzt halt nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir haben gesehen, dass die Fahrerin, eine Frau, 40 oder 45 Jahre, dass die sich schon, also selbst, ja, dass die Tür schon offen war, nach oben gestanden und es war noch ein kleines Kind vorne im Auto. Mhm. Die Frau selber war komplett weggetreten, die hat irgendwas gemeint, dass sie doch zum Friseur muss und dafür jetzt keine Zeit hat. Der Kleine hat geschrien, natürlich war er soweit unverletzt. Wie klein war das Kind? 5 Jahre alt. 5 Jahre. Mhm. Es war so, dass der Lastwagenfahrer dann gekommen ist und hat den Kleinen rausgezogen und die Frau raus. Die haben wir dann erstmal zum Auto und ja, halt er hat dann angerufen, weil er selber auch bei der Feuerwehr ist und das Ganze gut im Griff hatte. Also ich war dann zu dem Zeitpunkt, ja, hab mir gedacht, gut, passt, unverletzt. Dann war es so, ich habe keine Kinder und habe das auch nicht so deuten können, weil der Kleine hat immer was geschrien und ich habe mir gedacht, er ist halt einfach von dem Unfall noch mitgenommen. Ja, auf jeden ja. Fall ist dann der Lastwagenfahrer zu dem Kleinen hin und dem kam ein bisschen was komisch vor. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger. Der Kleine hat dann ihm was gesagt und dann kam halt raus, dass hinten im Bus sein Bruder war. Wie in dem Bus? Oder sein Bruder ist. In welchem Bus? In dem Bus, der im Straßengraben liegt. Ach so. Das war ein Campingbus, da war eine zweite Sitzreihe hinten und ein Kofferraum hinten. Mhm. Und in dem Kofferraum, da waren 2 oder 3 Waschmaschinen drinnen. Moment mal, das habe ich jetzt nicht kapiert. Die lagen... Dieser Campingbus, wo kam der her? Der hat uns überholt. Da habe ich am Anfang jetzt nicht richtig aufgepasst. Der hatte euch zuerst überholt. Genau. Und dann die Frau aber auch. Die Frau, naja, die Frau war im Bus. Ach, die Frau war im Bus. Das war der weiße Bus-Transporter. Ach so, jetzt verstehe ich. Die Frau ist, das ist der Bus. Die Frau ist der Bus. Das war so ein Transporter, der im Campingbus umgebaut worden. Alles klar, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Okay. Es war dann so, dass der Lastwagenfahrer dann mit mir zu dem Auto gelaufen ist. Und der Kleine hat immer gesagt, der Seppi ist noch drinnen. Und wir wussten nicht, ob das jetzt ein Hund ist oder sein Bruder oder was weiß der Geier. Ja, ja. Wir sind dann rein irgendwie, also ich über diese Fahrertür, die noch auf war vorne und der Lastwagenfahrer, da war hinten eine riesen Heckklappe, die hat er irgendwie aufgekriegt mit Bärenkräften, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann da rein und es war dann so, dass der Kleine, ich habe dann vorne runtergegriffen und hatte auch seinen Arm in der Hand. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt war es dann bei mir so ein bisschen vorbei, ich habe dann ein bisschen schlechter gehört. Mhm. Was war denn jetzt mit, was war denn nur hinten mit dem Kind, was hinten drin war? Okay, wir haben den dann rausgezogen, der ist dann mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus gekommen und... Ja, also der Bruder, wie alt war der Bruder? Auch fünf. Und es war dann so, dass der zwar nur eine Gehirnerschütterung hatte und ein gebrochenes Bein im Vergleich, also Kinder sind da wohl ein bisschen einsteckfähiger an Verletzungen. Ja. Es war dann aber so, dass dadurch, dass ein Personenschaden zustande gekommen ist, dann noch mehr an Streifenwegen gekommen ist, die das Ganze anders aufgenommen haben und mich, weil ich war dann zu so, dem Zeitpunkt... So, jetzt mache ich mal einen Punkt. Du hast mir jetzt bisher diese Geschichte so erzählt. Ich habe so den Eindruck, als würdest du auf etwas hin erzählen. Passiert jetzt noch etwas ganz Besonderes oder Dramatisches? Was ist der Grund deines Anrufes? Der Grund ist einfach, ja, ich habe seit dem Zeitpunkt nicht mit so vielen Leuten drüber geredet, aber ich weiß, dass ich also seit diesem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass eben noch ein Kind drinnen ist, dass ich in Situationen, wo ich davor in Stress gekommen bin, völlig anders reagiert habe, als es ja danach der Fall war. Ich habe nicht viele Stresssituationen in meinem Leben, aber... Aber das Kind, gut, da war noch ein Kind drin, das Kind ist aber dann gerettet worden, hatte... Mhm. Und ist wahrscheinlich wieder ganz gesund geworden, hoffe ich mal. Ja, es war auch so, dass bei Vernehmungen rauskam, dass die Dame schon einschlägig vorbelastet ist, weil sie mit diesen Waschmaschinen Handel betrieben hat, die von Sozialhilfeempfängern stammen. Und dadurch, dass sie halt dann Ärger bekommen hat aufgrund des Unfalls, weil zum einen sie das Auto gar nicht hätte fahren dürfen, zum anderen die Waschmaschinen. Okay, lassen wir mal die Frau und die Waschmaschinen raus. Mhm. Was hat dich denn jetzt so sehr nachhaltig geschockt daran? Gut, das war eine schlimme Sache, aber so ganz schlimm auch nicht. Gibt ja schlimmere Unfälle. Ich verstehe nicht, was dich da so sehr beschäftigt bis heute. Es ist so, dass egal wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, ob der Kleine wieder gesund ist oder nicht, dass in dem Moment, als ich diesen Arm von ihm hatte und nur diese Waschmaschine vor mir gesehen hatte und den Arm hatte, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll, ob ich daran ziehen soll, ob der jetzt tot ist. Ich hatte vielleicht das Gefühl, das erste Mal einen toten Menschen, auch noch ein Kind in der Hand zu haben. Ach so, verstehe. Das war für mich irgendwie so ein kleiner ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Und in diesem Bus, das war mir gerade auch nicht so richtig klar, da war hinten, waren viele Waschmaschinen drin. Ja, ich glaube, drei Stück waren es. Und die waren hinter der zweiten Sitzreihe in so einem Campbus. Da ist noch so ein okay, aber warst du denn da nicht erleichtert, als du gesehen hast, dass der Junge nur gar nicht so verletzt ist? Ja, absolut. Ich hätte mir auch eigentlich eingebildet, dass es dann um einiges besser geworden ist. Ich meine, ich war auch nicht komplett am Ende, aber ich habe eben seit diesem Zeitpunkt keine... Ich meine, wenn irgendwie was wirklich hart auf hart kommt oder ich sehe eine Mutter ihr Kind suchen, ich selber habe keine Kinder, dann, ja, ich kann da so ein bisschen momentan, ja... Ich habe damals, wo ich das Kind eben in der Hand hatte, stell dir mal vor, was das für ein Schock für dich gewesen wäre, wenn das Kind tot gewesen wäre. Ja, ich meine, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich am Ende jetzt. So ist es ja eigentlich eine Happy End Geschichte. Ja, ja. Das Problem war eben, dass die Frau dann uns bezichtigte, wir hätten sie genötigt zu überholen, weil wir so geschlichen wären und so. Ach so, das kam auch noch hinzu. Und da hat halt dann der vernehmende Polizist zu mir schon gesagt, dass diese Aussage von ihr gelinde gesagt eine Frechheit ist und dass das auf gar keinen Fall durchkommt. Ich soll mir da keine Sorgen machen und so. So, Christian, meine Sendung ist gleich rum. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir rufen dich jetzt aber nochmal an und klären das mal noch ein bisschen detaillierter auf. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, Domian. Alles Gute, Christian. Danke, dir auch. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Zwei Wochen sind wir noch da, bis zur Sommerpause. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht und feiert noch schön, macht's euch nett, alles Gute, bis dahin, tschüss.